Für wen ist Jesus Christus gestorben? Jesus Christus ist für das Heil aller Menschen gestorben und hat für alle Genugtuung geleistet, so die objektive Erlösung nennen kann. Große Preisfrage deswegen.